Deutschlandfunk, Rock etc. Die britische Popmusik hatte zwei sehr kreative Dekaden. Zum einen die 60er Jahre. Unter dem Etikett Beat revolutionierten britische Bands die Musik in Europa und den USA. Die 70er Jahre waren vergleichsweise unproduktiv, bis sich zum Ende des Jahrzehnts in London der Punk entwickelte. Daraus entstanden Impulse, die in den 80er Jahren zu einer enormen Vielfalt an Bands und Strömungen führte. Thomas Elbern hat vor kurzem eine Reihe von englischen Musikern, die damals bekannt wurden, nach ihren Erinnerungen an diese Zeit befragt. Einige von ihnen sind heute noch bekannt und berühmt. Andere sind aus der Öffentlichkeit weitgehend wieder verschwunden. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Über die frühen 80er Jahre ist viel geschrieben worden. Die Punk- und New Wave-Songs prägten folgende Generationen und diese Musikära gehört zu den wichtigsten Epochen der britischen Popkultur. Punk war eine eigentümliche Versammlung einer jungen, gelangweilten Szene aus Musikern und Zeitgeistverbreitern. Punk war laute Musik, kurze, aggressive Songs, die selten länger als 3 Minuten dauerten und die versuchten, dem Rock'n'Roll die provokative Attitüde zurückzugeben, die er einst hatte. Die gerade gehörten X-Ray Spex waren eine von unzähligen Punkbands, die Ende der 70er in London entstanden und genauso schnell wieder verschwanden. Und so wild wie diese Zeit für ihre Protagonisten war, so unglaublich waren ihre kommerziellen Möglichkeiten, wenn man am richtigen Ort zur richtigen Zeit war. Es war die Zeit des Punk und gerade in London wimmelte es nur so von Gruppen, die maximal 3 Akkorde beherrschten und deren Bühnenshow oft mit wüsten Prügeleien endeten. Punk war frischer Wind in den verkrusteten Gehörgängen der Rockfans und der Musikindustrie. Beispielsweise The Edwards, ein bunter Haufen von Musikern aus London, die sich über eine Zeitungsanzeige gefunden hatte. Knapp ein halbes Jahr, nachdem sie sich zum ersten Mal im Proberaum getroffen hatten, erreichten sie im August 77 mit Gary Gilmore's Eyes eine Top-20-Platzierung in den britischen Popcharts. Tim Smith, Sänger der Edwards, erinnert sich an die frühen Tage. We were just a snotty little punk band that started up, you know, playing in front of 20 people at the Roxy Club, you know, and 6 months later we were in the charts and on top of the pops on TV and playing... Wir waren einfach eine rotzige kleine Punkband, die anfangs vor 20 Leuten im Roxy Club gespielt hat. 6 Monate später waren wir in den Charts und bei Top of the Pops und über einen Monat auf Tour. Es war eher lustig, aber auch irgendwie lächerlich. Lustig war zu sehen, wie billig und gemein diese Fernseh-Pop-Programme hinter den Kulissen waren. Für uns als Band, die noch überhaupt keine Erfahrung hatte, war das Musikbusiness noch ziemlich neu. Und es war lächerlich, in Interviews nach meiner Lieblingsfarbe oder ähnlichen lebenswichtigen Dingen befragt zu werden. Das alles machte diesen plötzlichen Erfolg zu einer seltsamen Erfahrung. You know, interviews where you get asked your favorite color and, you know, important things like that. It was a weird experience. Tim Smith, Sänger der Edwards, der heute als Ein-Mann-Punk-Show durch Europa tourt. Tim Smith oder TV Smith, wie er sich heute nennt, ist ein Zeitzeuge, ein Original des englischen Punkrock. Bevor Punk zur Mode und selbst zu dem Mainstream wurde, den es immer bekämpfen wollte, spielte sich alles in einem kleinen Club in London ab, dem mittlerweile legendären Roxy. Well, it was a very small movement, you know. It's easy to forget that. There was really one club and there was probably a core of 50 to 100. Es war anfangs eine kleine Bewegung, das vergisst man schnell. Es gab eigentlich nur einen Club und einen Kern von 50 bis 100 Leuten. So kam es auch, dass sich all die Bands untereinander kannten. Ich habe mit unzähligen Punkbands auf einer Bühne gestanden. Damals im Roxy Club traten an einem Abend mindestens 3 Bands auf. Und das Ganze spielte sich in einem kleinen Raum ab. You know, there'd be double bills, triple bills, so, you know, it was a small room as well, so. Eine der dienstältesten Bands der Punk-Ära sind die Stranglers. Dabei gab es die Gruppe schon wesentlich früher, lange bevor Irokesenschnitte und Nietenjacken zum Aushängeschild einer rebellischen Jugendkultur wurden, spielten die Stranglers schon in Londoner Pubs. Gigi Burnell, Bassist und Gründungsmitglied, entsinnt sich. Bei uns fing alles schon 1974 an. Hugh, Jet und ich gründeten die Band. Dave kam später dazu. Zu dieser Zeit gab es eine große Pub-Rock-Szene. Damals gab es die unglaubliche Situation, dass fast in jedem Pub an jedem Abend eine Band spielte. Lokale Gruppen hatten einen Auftrittsort und lernten nicht nur zu spielen, sondern auch mit einem Publikum umzugehen. Für uns war es eine wichtige Schule, selbst wenn Flaschen auf die Bühne flogen. Auch andere Bands und Musiker kamen regelmäßig vorbei, um uns spielen zu sehen. Über diesen Weg habe ich Joe Strummer kennengelernt, der später The Clash gegründet hat. Ebenfalls Steve und Paul von den Sex Pistols tauchten öfters im Publikum auf. Im Prinzip haben wir die ganze Punk-Rock-Sache schon 2 Jahre vorweggenommen. Die Stranglers haben im letzten Jahr ihr aktuelles Album Norfolk Coast herausgebracht und die Band tourt immer noch durch Europa. Gerade von der englischen Musikpresse sind sie immer wieder gerne totgesagt worden. Das britische Musikmagazin NME beschrieb ihre Songs einmal als hässlich, uninspiriert und sinnentleert. Feindbild zu sein, daran sind die mittlerweile über 50-Jährigen gewöhnt, denn dieses Schicksal hatten sie schon zu Hochzeiten des Punkrock. Well, I mean, you know what happens when you have movements. You always have more extreme. Immer dann, wenn so etwas wie Bewegungen passieren, spielt Fundamentalismus eine große Rolle. Das Problem mit Fundamentalismus in jeder Bewegung ist diese Starrköpfigkeit. Während der Punk-Ära durftest du nicht zugeben, dass du auch die Doors oder die Beach Boys hörst. Das war alles Hippie-Mist. Die ganzen Punks haben auch Hasch geraucht. Aber wir waren die Einzigen, die das auch zugaben. Alle waren ziemlich dogmatisch. Aber das Spannende war, dass man nun mehr und mehr junge Leute mit kurzen Haaren und geraden Hosen sah. Es gab plötzlich so etwas wie Aufbruchstimmung. Und wir dachten, wir würden die Welt verändern. frühen 80er Jahre waren für viele neue Gesichter und Bands die große Chance. Nachdem der Punkrock den Weg in die Medien ebnete, entstand in vielen Proberäumen und Ministudios ein neuer Sound, der auf seine Art und Weise genauso provozierte wie Punk, aber dennoch völlig anders war. Was alle Bands vereinte, war die Lust auf ein Image, das sich klar von allem anderen abgrenzte. Besonders gut gelang das einer Gruppe, die sich Bauhaus nannte. Während sich viele neue britische Bands in Punk-Manier bewusst Namen wie The Dogs oder The Rats gaben, versuchten Bauhaus alleine schon durch ihren Bandnamen einen anderen Weg zu gehen. Sie verkörperten dazu ein Image, das sicher gut in alte Horrorstummfilme gepasst hätte. Sänger Peter Murphy erschien auf der Bühne wie ein Vampir, während die anderen Bandmitglieder in düsterem Schwarz gekleidet monotone Songs intonierten. Bauhaus nahm Anfang der 80er vieles vorweg und inspirierten eine Unzahl von späteren sogenannten Gothic-Bands, die dann auch wesentlich erfolgreicher wurden als eine ihrer Urväter. Peter Murphy über die Frühzeit der Band. Well, the image in Bauhaus was basically very natural in the sense it was kind of a reaction to the mediocrity that we. Das Image, das wir mit Bauhaus verkörpert haben, hatte etwas sehr Natürliches. Es war eine Reaktion auf die Mittelmäßigkeit unserer Heimatstadt Northampton. Die Tristesse, die Passivität und die Perspektivlosigkeit unserer Generation in dieser Stadt, das war so wie lebendig begraben zu sein. Unser Image war die optische Verkörperung dessen, der Versuch, sich davon freizumachen und eine Art Selbstfindung zu erzwingen. Thank you. peace is dead. Trotz einer erfolgreichen Reunion-Tour in 1998 scheinen Bauhaus im neuen Jahrtausend nicht mehr zu existieren. Man mag es kaum glauben, nervende Popstar-Castings, völlig untalentierte Sänger mit uninspirierten Songs, das, was heute zur traurigen Medienrealität gehört, hat seine ersten, kleineren Anfänge schon in den frühen 80ern gehabt. Mit bezahlbarem Equipment wie Mehrspurbandmaschinen, Synthesizern und billigen Computern war es erstmals möglich, als Musiker auch mit bescheidenem Etat seine Ideen zu verwirklichen. Das war der Beginn einer Art Musikkommunismus. Jeder ist ein Star, dieser Warholsche Slogan, sollte in den frühen 80ern in größerem Rahmen Wirklichkeit werden. Erstmalig erschienen Leute auf der Bildfläche, die alles andere als Musiker waren. Ob sie in einer Punkband drei Akkorde schrammelten oder den Synthesizer als schräges Ausdrucksmittel verwendeten, sie alle bildeten eine Art Antithese zum virtuosen und bekannten Musiker, der auf ein teures Studio zurückgreifen konnte. Das war die Stunde von Dave Ball und Mark Almond, die Anfang der 80er Soft Cell gründeten. Almond ruft sich diese Zeit wieder ins Gedächtnis. I think the whole punk thing told people that you didn't have to play an instrument very well. You could make records yourself, you could make them in your bedroom. Diese ganze Punk-Sache hatte eine klare Botschaft. Du brauchst kein Supermusiker zu sein, um Platten zu machen. Man konnte seine Aufnahmen auch im Schlafzimmer machen und brauchte keine progressiven Gitarren- oder Keyboard-Solos mehr zu spielen. Alles war sehr rau und spontan. Als wir Softcell gründeten, waren wir im Prinzip eine Post-Punk-Band. Die Ausnahme war, dass wir anstatt Gitarren Synthesizer benutzt haben. Aber wie alle anderen auch, haben wir zu Hause im Schlafzimmer aufgenommen. Post-Punk Group, except we were using electronic keyboards and synthesizers instead of guitars, but we were doing it in our bedroom. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. Though you hurt me. me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Tainted love. Tainted love. In den frühen 80ern gab es zwischen den epischen Werken einer Band wie Pink Floyd und dem Softrock von Gruppen wie Fleetwood Mac noch viel unerforschtes musikalisches Terrain. Obwohl die eigentliche Punkwelle schnell wieder abebbte, entstand mit der gleichen Strömung unter dem Pseudonym New Wave eine bis heute unerreichte Vielfalt an Kreativität. Unzählige neue Bands, Projekte und Performance-Künstler tauchten in England aus dem Untergrund auf, um entweder schnell wieder zu verschwinden oder um später Stars zu werden. Das war auch die Stunde von Daniel Miller und seinem Ein-Mann-Projekt The Normal. In Selbstregie brachte seine eigene Single Warm Leather Red auf den Markt, die ein kleiner Underground-Hit wurde. Und sein Stil war typisch für die frühen 80er. Schräge Synthesizer-Sounds und Crash-Test-Puppen als Hauptdarsteller in seinem Text waren die Umsetzung von Punk auf Daniel Miller-Art. 25 Jahre später erinnert er sich. At a certain point, just around when Punk, just after Punk started, and I thought the synthesizer was going to be the next stage kind of punk music. Als Punk losging, wurde mir klar, dass der Synthesizer die nächste ideologische Stufe dieser musikalischen Evolution einläuten würde. Synthesizer waren zum ersten Mal wirklich bezahlbar. Und so habe ich mir ein Second-Hand-Gerät mit Bandmaschine gekauft und spielte damit herum. Ich hatte überhaupt keine Erfahrungen als Elektronikmusiker. Und typisch für den Soundtüftler Daniel Miller, der in den frühen 80ern das einflussreiche Label Mute gründete, war nicht in den Jagdgründen englischer Rockmusik nach Inspiration zu suchen. Er schaute vielmehr über den Kanal nach Deutschland und fand dort inspirierte Musiker und kreative Köpfe, die schon früh musikalische Grenzen aufhoben. Certainly my favorite bands around the time I started Mute were, you know, Kraftwerk and Can and Neu and Faust. And I just felt that. Als ich mit Mute anfing, waren meine Lieblingsbands Kraftwerk, Neu, Can und Faust. Selbst damals fand ich englische Musik viel zu altmodisch. Heute ist es noch viel schlimmer. Die deutschen Bands aus den frühen 70ern waren völlig innovativ. Die machten Musik, die ganz originell war und die ich vorher noch nirgends gehört hatte. Warm leatherette. A a tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette, on warm leatherette, warm leatherette, warm leatherette, warm leatherette, warm leatherette, warm leatherette, join the car crash set. Warm Leatherette von Daniel Miller unter seinem Pseudonym The Normal. Diese Single gehört zu den frühen Veröffentlichungen des Mute-Labels. Die erfolgreichste Band, die Miller unter Vertrag nahm und anfangs auch produzierte, war Depeche Mode. Kaum zu glauben, dass diese Gruppe, die mittlerweile zur Mega-Band geworden ist, auch im Schlafzimmer anfing. Vince Clarke war, bevor er später bei Depeche Mode ausschied und Erasure gründete, einer der Hauptsongschreiber der Gruppe. Yeah, I mean, it was very much small beginnings. It's like, I remember when I first bought our pool studio. Wir haben ganz klein angefangen. Ich kann mich an mein erstes Kassetten-Porta-Studio erinnern. Es klang grausam, aber zu der Zeit war es das Größte, mit diesem Tonband im Schlafzimmer aufzunehmen. Ich glaube, dass viele so angefangen haben. Heute meine ich, dass es viel wert war, auf diese einfache und ursprüngliche Art Musik gemacht zu haben. Denn wenn du dich zu sehr auf Technik und Sound verlässt, dann vergisst du den Song. Und auf den kommt es an. Then you forget the song, and the song that after all is the thing that's gotta come through. Depeche Mode füllen heute Stadien. Dabei waren sie in den 80ern eine Band, die sich der Synthesizer-Musik verschrieben hatte und die wie viele andere versuchte, ein Stück des Erfolgkuchens abzubekommen. Sänger Dave Garn denkt an damals. Because you know, you got to remember, we were teenagers and there was no big ideas. You know, it was just we wanted. Ich kann mich erinnern. Wir waren Teenager und hatten keine großen Ideen. Wir wollten einfach nur spielen und im Club auftreten. Es gab keine großen Erwartungen dahinter. Nun läuft diese Riesenmaschine mit Depeche Mode. Gigantische Zahnräder sind in Bewegung, wenn Depeche Mode eine neue Platte herausbringt. Es ist überwältigend und gleichzeitig lächerlich. Thank you. Würde man das musikalische und optische Vermächtnis des frühen New Wave als Comicfigur porträtieren, wer würde sich da besser eignen als Gary Numan? Sein Faible für schwarz-weiße Schminke und sein Auftreten als Roboter machten ihn ebenso bekannt wie seine Live-Shows, die den Charme eines düsteren Science-Fiction-Films versprühten. Mit Songs wie Our Friends Electric oder Cars hat er den Sound der 80er entscheidend mitgeprägt und gilt heute als einer der Protagonisten der elektronischen Musik, die mittlerweile selbstverständlich geworden ist. Dank des großen Erfolges von Replicas, Numans dritten Album, das noch unter dem Namen seiner Band Tubeway Army erschien, wurden computergenerierte Popsongs über Liebesbeziehungen zu Aliens und elektrische Freunde schon Ende der 70er salonfähig. Und doch surfte Newman anfangs auch mit auf der Punkwelle. Die Punk-Attitüde war immer schon eine Lüge. Die Sex Pistols kassierten 100.000 Pfund von der EMI. So verhält sich doch kein Antistar. Antistars interessieren sich weder für Geld noch für große Plattenfirmen. Die ganze Punk-Philosophie war eine Lüge, denn die meisten waren dabei, um Geld zu verdienen. Nur wenige geben das heute zu. Ziel aller englischen Bands der frühen 80er war, sich von anderen abzusetzen. Eine extreme Attitüde, ein schräges Image und ein ausgetüftelter Verhaltenskodex war da sehr hilfreich, um die nötige Aufmerksamkeit der Medien zu erhaschen. Gary Numan liebäugelte dabei mit dem Image eines sympathischen Alien, präsentierte sich auf Fotos wie eine Mischung aus David Bowie und Nosferatu und setzte Akzente mit seinem kauzigen Gesang. Seine skurrilen Texte, in denen Sex mit Maschinen, eine komplett vernetzte Welt und Androiden eine Rolle spielten, unterstrich der Brite mit seinem geschminkten und stets ausdruckslosen Gesicht. Ein Image, das ihm viele Anhänger einbrachte, ihn aber auch zu einer schrägen Identifikationsfigur hochstilisierte, von der ihn seine Fans lange nicht mehr loslösen wollten. In einer Zeit, wo der Slogan No Future noch sehr präsent war, dachte niemand daran, dass es eventuell doch noch einen Morgen gibt. Ganz im Stil der frühen 80er, der Zeit der klaren Imagebestimmung, waren die Geister, die Newman und andere Gruppen der frühen 80er beschworen, dauerhaft präsent. Ich erinnere mich an eine Show am Anfang meiner Karriere, die wirklich gut lief und bei der ich am Ende lächelte. Daraufhin bekam ich eine Menge Post, in der sich Newman-Fans bitter beklagten, dass ich gelächelt habe und nicht ernst geblieben bin. Mein Image wurde immer wesentlich ernster genommen, als es eigentlich gemeint war. People almost made the image bigger than I ever meant it to be. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die Musik in England in den 80er Jahren von Thomas Elbern.